Hast du in diesem Jahr überhaupt schon mal die Lerchen singen hören? Hm? Warum sagst du denn nichts? Ich hab dich im Geschäft gesehen. Du hast also Klarheit gewonnen. Ich habe mich immer vor dieser Klarheit gefürchtet. Ich habe diese Lieferung für das Gefängnis nicht bekommen, aber das wirst du ja schon wieder ausgleichen. Du bist ja so tüchtig, mitleidlos tüchtig, Magda. Ich habe immer in deinem Schatten gelebt, kam nie richtig hoch. Jetzt bin ich also unten. Du hast getrunken, Erwin, du bist krank. Ja, aber auch unten lässt sich leben. Auch unten empfindet man Schmerz und Freude. Komm, komm, leg dich ins Bett. Ich will deine Füße verbinden. Deine Füße sehen schrecklich aus. Ich habe eine Landpartie gemacht. Wenn die tüchtige Chefin arbeitet, da kann sich der Chef doch wohl mal ein bisschen Entspannung gönnen. Ich glaube, ich bin barfuß gegangen. Barfuß gehen soll ja gesund sein. Komm, leg dich ins Bett. Komm, komm, komm. Ich will deine Füße verbinden. Du bist gut, Magda. Wenn du nur nicht so verdammt tüchtig wärst. Ich erwachte. Ich lag in meinem Bett. Draußen schien die Sonne. Es musste schon sehr spät sein. Ich war allein. Nur langsam kamen mir die Erinnerungen an die vergangene Nacht zurück. Es konnte nicht wahr sein. Es konnte nicht wahr sein. Und als ich mich ausgeweint hatte, war noch immer die Sonne vor meinem Fenster. Noch immer war das Leben da. Man konnte es immer noch einmal beginnen. Es kam nur auf einen selbst an. Guten Morgen, Magda. Erwin? Ich dachte, du... Ja, du dachtest. Aber ich finde, dass es mir heute früh schon wieder ganz erträglich geht. Na, was habt ihr beschlossen? Ja. Ja, unser Freund, der Oberinspektor, der hat mir einen kleinen Tipp gegeben. Er meint, man solle doch nach Hamburg fahren und dort altes Seilwerk aufkaufen. 2, 3 Waggons. Ein Teil der Gefangenen wird doch mit Werchzupfen beschäftigt. Und gerade im Augenblick wären die Vorräte der Gefängnisverwaltung dann ziemlich am Ende. So, und wer sollte fahren? Du selbst etwa? Nein, nein, so gern ich möchte, aber ich glaube, ich kann im Augenblick schlecht fort. Ja, da hast du ganz recht. Du bist im Augenblick wirklich schlecht abkömmlich. Hier im Geschäft. Ja, das Beste ist, ich fahre selbst. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Du weißt, du bist noch nicht in Ordnung. Wie wär's aber mit Herrn Hinzpeter? Ich bitte dich, Magda, lass mich nach Hamburg fahren. Es liegt mir sehr viel daran. Dieser Misserfolg mit den Lebensmittellieferungen hat mich doch recht mitgenommen. Ich komme da auch ein bisschen blamiert vor. Aber du bist doch krank, Erwin. Nein, es wird mir ganz gut tun, wenn ich für 1 oder 2 Tage hier rauskomme. Nein, Erwin, du brauchst Ruhe. Ich habe uns beide heute Nachmittag bei Dr. Mansfeld angemeldet. Er muss dich einmal gründlich untersuchen. Unter deiner Aufsicht? Ja, ja. Na, da brauchen wir gar nicht erst hinzufahren. Dann schick doch gleich Hinzpeter nach Hamburg. Ach, Erwin. Ich habe das Gefühl, als schwebten wir in einer ganz schrecklichen Gefahr. Also gut, fahr du nach Hamburg. Aber wenn du zurückkommst, dann tu auch mir den Gefallen und geh mit mir zu Dr. Mansfeld. Also schön, ich verspreche es dir. Wir gehen zu Dr. Mansfeld. Meine Reise wurde geschäftlich ein voller Erfolg. Ich erzählte Magda hinterher viel von meiner Jagd nach diesem Town. Und ich hatte mich in Hamburg nicht einmal betrunken. Doch hatte ich dort die Gewohnheit der kleinen Gläschen zu jeder Stunde angenommen. Eine Gewohnheit, die vielleicht noch verhängnisvoller ist als hier und da ein schwerer Rausch. Aber dann oder wann 2 Gläschen, das machte mir Laune, das ließ mich die bunt dahinstürmende Stadt mit fröhlichen Augen ansehen. Und Magda? Ich habe da wieder etwas Neues angefangen. Sie war mit unserem kleinen Wagen fast jeden Tag über Land gefahren und hatte bei allen Imkern Honig aufgekauft. Sie hatte Gläser mitgekauft und wollte unserer Firma nun ein großes Honigversandgeschäft angliedern. Und ich möchte heute noch mit dir über die Inseratentexte sprechen und in welchen Zeitungen unser Honigversandgeschäft angezeigt werden soll. Ich aber konnte kaum zuhören. Tja, vielleicht, wenn ich einen Schnaps gehabt hätte. Honig versenden, was war das schon? Ich war dieser unermüdlichen Geschäftigkeit müde. Und eines Nachts, kurz nach 1 Uhr, fand ich mich dann plötzlich in der Speisekammer, barfüßig, im Pyjama. Vor mir Fine Old Sherry, Portwein, dreiviertel voll die Flasche und rum. Und während ich noch die Flasche am Mund hatte, wurde mir klar, dass ich verloren war, dass es keine Rettung mehr für mich gab. Dieses Weib, dieses Langweilige. Soll sie doch kommen, mich hier trinken sehen. Ins Gesicht werde ich dir sagen, dass ich ein Trinker geworden bin. Er hat mich ja dazu gemacht. Mit ihrer infernalischen Tüchtigkeit. Nun, ich versand Geschäft. Nee. In der nun folgenden Zeit besuchte ich mein Kontor ziemlich regelmäßig. Aus Gewohnheit, mit der nicht sofort zu brechen war. Tja, und aus Scham vor Magda. Magda war sehr still geworden. Wir sprachen nur noch das Allernotwendigste miteinander. Eines Tages warf Magda plötzlich den Kopf auf den Tisch und weinte wild drauf los. Nicht nur, dass du alle Tage betrunken bist. Nun bringst du auch noch unsere Firma in Verruf. Überall erzählen sich schon die Leute, dass wir unsolide geworden seien und auf Betrug ausgehen. Die Leute. Ja, ich möchte dich doch noch fragen, meine liebe Magda, ob du mich jemals hast torkeln sehen oder lallen hören. Ja, ich nehme dann und wann ein Gläschen, gebe ich ohne weiteres zu. Aber ich vertrag's auch. Es macht mich klarer. Bin 10-mal klarer als du. Aber der Oberinspektor... Ja, der Oberinspektor. Ich würde es zum Beispiel niemals zulassen, dass so ein hergelaufener Idiot meine Frau eine Betrügerin nennt. Aber den guten Kunden sind wir los für alle Zeiten. Ja, ich bin ja hier nur der Laufbursche. Aber das möchte ich dir sagen. Ich bin hier der Chef. Ich allein. Es passt mir einfach nicht mehr, dass du dich hier aufspielst und von Stockbesoffenheit redest. Bitte, geh doch wieder zu deinen Kochtöpfen. Ich hab dich nicht hierher gebeten. Aber jetzt bitte ich dich zu gehen. Erwin, du hältst doch dein Versprechen. Ich meine, du stehst doch noch zu dem, was du einmal versprochen hast. Damals, als du nach Hamburg fuhrst, hast du mir dann nicht versprochen, hinterher mit mir einmal zum Arzt zu gehen. Ich habe nur gesagt, wenn ich krank zurückkäme. Aber Erwin, du bist doch krank. Du bist so krank, wie du doch gar nicht ahnst. Ich lasse mich nicht von meiner Frau herumkommandieren. Aber ich will dich doch nicht. Will dich doch nicht herumkommandieren. So? Na, erst löst du meine Abschlüsse auf und dann soll ich zum Arzt gehen, weil du dir irgendwelche Torheiten einbildest. Und schließlich möchtest du hier wohl noch meinen Chefplatz einnehmen, was? Also gut. Du willst eben nicht. Du willst nichts als trinken und Schaden stiften. Ich aber lasse nicht zu, dass du mich und die Firma ruinierst. Ruinier dich selbst, so viel du willst. Dann muss ich eben andere Maßnahmen ergreifen. Bitte, ergreife doch. Du wirst ja sehen, wie du dabei reinfällst. Würdest du übrigens die Güte haben, mir zu sagen, welche Schritte du etwa vorhast? Aber gerne. Zunächst werde ich mich von dir scheiden lassen. Ja, ich wüsste zwar nicht, dass ich dir schon einen Scheidungsgrund gegeben hätte, aber bitte, was nicht ist, das kann ja noch werden. Und was hast du sonst noch vor? Nun, du wirst schon sehen. Es war mir klar, was sie zunächst vorhatte. Entmündigung und Unterbringung in einer Trinkerheilstätte. Aber es gab ja noch andere Ärzte als den alten Dr. Mansfeld. Gleich in den nächsten Tagen wollte ich mir von ihnen Atteste über meine völlige Gesundheit geben lassen. Und mit einem solchen Ziel vor Augen würde es auch leicht sein, ein oder zwei Tage vor dem Arztbesuch überhaupt nichts zu trinken. Aber schon die nächsten Stunden war ich wieder in jener Dorfkneipe. Elinor! Ja? Dann komm doch mal runter. Ach, also Elinor heißt sie. Lorraine Dalcol. Hübsch, wirklich sehr hübsch. Ah, das Väterchen, das so gerne Schnaps trinkt. Na, was haben Sie denn so lange gemacht? Sind Sie nun schon ganz bankrott? Nein, noch nicht ganz, meine Teuerste. Vorläufig habe ich erstmal das Geschäft meiner Frau übertragen. Mit der ich übrigens bald in Scheidung lebe. Ach. Ja, gib acht, meine Hübsche. Ein paar Wochen bin ich vielleicht schon zu haben. Doch ganz gut erhalten, was? Einen Korn, nicht wahr? Oder am besten gleich wieder eine ganze Flasche? Na ja, doch, meine Goldenen, für dich wieder eine Flasche Sekt. Ah. Einen Augenblick später hatte ich zu trinken, so viel ich nur wollte. Bier und Schnapsgläser, Wein und Sektflaschen wild durcheinander. Und um mich eine Rotte schreiender, lachender Gestalten. Ich dachte an nichts mehr. Die Rechnung war schließlich so hoch, dass ich mein Geld bis auf die letzte Mark hergeben und dass dann auch das Trinkgeld für Elinor höchst ungenügend ausfallen musste. Oh. Abgebrannt? Ich weiß, wo es mehr gibt. Das nächste Mal mehr.